3.6 1 Kino? Oh ja, tolle Idee. 2 Kino? Oh ja, tolle Idee. 3 Wow, ich bin sehr beeindruckt. 4 Wow, ich bin sehr beeindruckt. 5 Ach ja, das hätte ich fast vergessen. 6 Ach ja, das hätte ich fast vergessen.